Ihr hört Fermats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 130. Mit William Bell, Albert King, John Lee Hooker, Barney Kessel, Charlie Bird und Herb Ellis, Dizzy Gillespie, Clark Terry und Roy Eldridge, Al Pettaway, Peter Finger, Julio Martinez Oyanguren, Jerry Reed und Chet Atkins, Paulinho Nogueira, The Drifters und Luther Allison. I was too miss your water. Till your well runs dry. I kept you crying, sad and blue. I was a playboy, I wouldn't be true. But when you left me and said my goodbye, I missed my water, my well ran dry. I sit and wonder, how can this be? I never thought you'd ever leave me. But now you've left me. Oh, how I cry. You don't miss your water till your well runs dry. You don't miss your water. If it wasn't for bad luck, of my heart and San Francisco. I love my heart, people, San Francisco. And San Francisco. High on the hill at the Golden Gate, cross the bay in San Francisco. On the hill, the morning fall, and the cool, cool night. That's why I wanna be San Francisco. That's why my heart, I've been to New York City, I've been to Chicago, I found no place like San Francisco. But a cable car, Framatz Musikalisches Fundbüro eröffnete die Sendung mit Bluesmusik aus den Jahren 1961 bis 1972, die auf den beiden bekanntesten Soul-Schallplattenlabels dieser Zeit veröffentlicht wurde, nämlich Motown Records in Detroit, Michigan im Norden der USA und Stax Records in Memphis, Tennessee im Süden der USA. Beide Firmen hatten im Gegensatz zum Beispiel zu VJ oder Chess Records in Chicago mit Bluesmusikern eher wenig bis sehr wenig zu tun, aber zumindest Stax Records hatte viele Stilelemente und auch einige Bluesgrößen unter Vertrag genommen, nicht nur Rufus Thomas, sondern auch Albert King. Die erste Aufnahme, auch die jüngste von 1972, kam von Luther Allison auf Motown Records heraus, beziehungsweise dem Unterlabel Gordy Records, benannt nach dem Motown Records Begründer Berry Gordy. Nach 3 LPs bei dieser Plattenfirma emigrierte Allison 1977 nach Frankreich und tourte dort erfolgreich bis Mitte der 90er Jahre, in der Hauptsache in Europa, wo der Blues weitaus höher im Kurs stand als in Allisons Heimat der USA. Es folgt das zweite Lied, You Don't Miss Your Water, gesungen und geschrieben von William Bell 1961, erschien auf Stax Records. Zwar kein Blues, sondern eher Soul, aber William Bell hat auch das nächste Lied geschrieben, das wir hörten, von Albert King, Born Under a Bad Sign. Und das ist natürlich ein lupenreiner Blues oder Rhythm and Blues, der Albert King in die erste Riege der Blues-Sänger-Gitarristen katapultierte und zum Konkurrenten von B.B. King machte. Die vierte Aufnahme, Frisco Blues von John Lee Hooker, ist vermutlich durch den damaligen Hit von Tony Bennett, I Left My Heart in San Francisco, inspiriert worden. John Lee Hooker war wohl in allem so ziemlich das Gegenteil, wofür die Künstler von Motown standen. Eher ungeschliffen und mit einem eigenen Stil passte er nicht in das Motown-Konzept, obwohl sein Hit Boom Boom, der etwas früher in den 60er Jahren aufgenommen wurde, mit den Funk Brothers, der Studioband von Motown Records inklusive Bassist James Jamerson, im Prinzip eine ähnliche Besetzung wie bei Frisco Blues hatte. Hooker erhielt hier aber noch gesangliche Unterstützung von Martha and the Vandellas, die selbst erfolgreiche Plattenkünstler waren. Ich möchte nur an Heatwave und Dancing in the Streets erinnern. Dennoch wurde John Lee Hooker trotz des externen Erfolges mit den Funk Brothers auf VG Records nie einen Vertrag von Motown angeboten und auch Luther Allison schlug beim Sublabel von Motown Gordy nie so richtig ein. Mit Allison hätte das ja klappen können. Zum Teil waren sogar die Brecker Brothers mit ihm im Studio, aber er war wohl zur falschen Zeit, 1972 bis 76, am falschen Ort der USA. Die 60er und auch die 70er Jahre waren auch in den USA die große Zeit der großen Festivals. Wir begeben uns ins Jahr 1974, genau am 28. Juni nach Concord, Kalifornien und zum Concord Jazz Festival. Da waren die Great Guitars am Start. Das Great Guitars, das sind drei Gitarristen, die ihre Hochzeit in den 50er und frühen 60er Jahren hatten, nämlich Charles Byrd oder Charlie Byrd, Barney Kessel und Herb Ellis. Den Titel sagen Sie gleich selbst an. The next tune that we're going to do was popular several years ago. And it was this a jazz tune, which is a little unusual. It was made popular by a drummer named Cozy Cole. I think when you hear the melody, you'll recognize it. The name of the tune is Topsy. Thank you. bleiben im Festivalmodus, gehen ein Jahr später, 1975, nach Montreux und was mit Gitarren funktioniert, nämlich drei Superstars zu kombinieren, das kann man natürlich genauso mit Trompeten machen. Wir hören den Titel Indiana mit den drei Trompetenlegenden Dizzy Gillespie, Roy Eldridge und Clark Terry. Unterstützt werden sie von einer super Rhythmusgruppe, nämlich Oscar Peterson am Piano, Nils Henning Ørste Petersen am Bass und Louis Belsen am Schlagzeug. Thank you. Wir hatten Blues und die E-Gitarre, dann E-Gitarren im Jazz und Trompeten. Zeit für eine Runde, eine Fünferrunde akustischer Gitarrenmusik unterschiedlichster Art. 1997 nahm der Gitarrist Al Pettaway Sligo Creek auf. Es folgt Peter Finger, ein weiterer Gitarrist. 2009 spielte er Obla Di, Obla Da von den Beatles ein als akustische Gitarrenversion. Dann gehen wir sehr weit zurück, irgendwann in den 30er Jahren nach Argentinien. Julio Martinez Oyanguren nahm in der ersten Hälfte der 30er Jahre Jota auf. Zwar war der Aufnahmeort Argentinien, aber Oyanguren war ein Uruguayer. von der Uruguay und Argentinien gehen wir in die USA nach Nashville, Tennessee Stadt, in einer Version von den beiden Gitarristen Jerry Reed und Chet Atkins. Von Nashville geht es dann wieder zurück nach Südamerika, aber diesmal Brasilien. Samba no Seo, gespielt von Paulinho Nogueira aus dem Jahre 1960. Thank you. Thank you. zum Abschluss dieser Folge von Framats Musikalisches Fundbüro widme ich mich der Musik und dem Phänomen The Drifters. Die machten ihrem Namen wirklich alle Ehre, denn ständig drifteten Leadsänger, ganz zu schweigen von den anderen Bandsängern und Mitgliedern, ab, verließen die Gruppe aus unterschiedlichsten Gründen. Das reichte von der Wehrpflicht bis hin zur Solokarriere, so dass es einmal sogar dazu kam, dass eine komplette Besetzung ausgetauscht wurde. 1959 wurde aus den Five Crowns mit dem Leadsänger Benny King The Drifters. Die eröffnen auch das Ganze mit There Goes My Baby aus dem Jahre 1959. Danach hören wir der Reihe nach die eigentlichen originalen Drifters, chronologisch mit ihren jeweiligen Hauptsängern. Clyde McFetter 1953, Money Honey, danach Johnny Moore, 1957 Fools Fall in Love, beide Titel wurden übrigens von Elvis gecovert. Dann Bobby Hendrix mit Drip Drop, dem letzten Sänger der Originalen, dem letzten Leadsänger der Originalen Drifters. Das war's mit den Drifters und auch mit dieser Sendung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Matthias. Money, honey. Oh, money, honey. Hey, You know.